Hallo, ich habe heute wieder einen Übernachtungsgast. Das ist sehr, sehr spannend und aufregend. Der Gregor ist nämlich da. Und das ist super aufregend deshalb, weil ich den Gregor eigentlich nur von Twitter kenne. Hi, Gregor. Hallo, Kathi. Hi. Stell dich doch mal vor für mich und auch für alle anderen. Ja, was gibt's über mich zu sagen? Also ich bin auf Twitter aktiv, wie du gerade schon gesagt hast, und mache jetzt auch so seit einem guten Jahr Podcast. Also Podcast hören tue ich schon viel länger, so seit 2009. Aber letztes Jahr habe ich dann, wie das dann so ist, man hört irgendwann und dann hat man irgendwann mal Bock, mal bei sowas mitzumachen. Mhm. Und dann habe ich mich quasi bei zwei anderen Podcasts so reingewanzt. Also mit meinem guten Kumpel Chris mache ich den Nerd und Krempel Podcast seit gut einem Jahr. Da reden wir über allerlei halt Nerd-Themen, halt Filme, Musik, Star Trek, Videospiele, Star Trek, Konsolen, PCs, Star Trek. Ja, da sind wir bei Facebook und Twitter unter Nerd und Krempel zu finden und auf www.nerdundkrempel.wordpress.com. Und ansonsten kann man mich noch hören bei dem Grauen Rat, dem deutschsprachigen Babylon 5 Podcast. Eine ganz, ganz großartige Serie der 90er Jahre, die wir da komplett Folge für Folge becasten. Und also wenig Arbeit, einfach nur den Fame abgreifen, und da mache ich da halt mit, und da bin ich dann halt so ein bisschen in der Podcaster-Szene, so ein bisschen habe ich mir so rumgesucht nach neuen Podcasts, was man so hören kann, und ja, da habe ich irgendwann auf dich gestoßen. Ha, cool, das freut mich, zumal mein Podcast ja noch nicht so alt ist. Nee, aber durch Gastbeiträge in einem anderen Nerd-Podcast bin ich, glaube ich, ich sage Ihnen, in einem sehr schönen Nerd-Podcast habe ich irgendwann gedacht, ach komm, folgst du mal auf Twitter, und da habe ich gesehen, dass du diesen Podcast machst. Du weißt ja, wie das dann so ist, dann folgt man dem einen, folgt dem anderen, dann gibt es so Abo gegen Abo, weißt du, man folgt sich gegenseitig. Yeah, yeah, yeah. Und dann habe ich mal ein bisschen reingehört, und dann fand ich die Idee irgendwie sehr smooth und dachte mir, Mensch, und dann wie bei den anderen habe ich einfach mal angefragt, Mensch, Kathi, wir kennen uns nicht, aber hast du mal Zeit für mich? Genau. So fing das bei den anderen auch an, mach dir keine Sorgen. Okay, ich bin ganz unbesorgt jetzt, wo du das hast. Musik! Genau, ja, siehst du mal, so ist das. Ja, ich bin ja auch viel über den Nerd Nerd Nerd Podcast zu meinem eigenen gekommen, vor allem deshalb, weil der Steffen, der den betreibt, mir das alles eingerichtet hat. Ich wäre technisch ja grandios gescheitert, wenn ich es hätte selber machen müssen. Solche Leute braucht man, ist ganz wichtig dafür. Absolut, genau. Was ich alleine hinkriege, ist Musik. Hast du Bock, ein bisschen Musik zu hören vorm Einschlafen? Ja, komm, spiel ab. Alles klar, los geht's. Jetzt ist aber mal Ruhe! Psst. Schläfst du schon? Ah, nee, also irgendwie noch nicht so richtig. Mir gehen einfach immer so verschiedene Sachen in letzter Zeit durch den Kopf. Echt? Was denn? Erzähl mal. Ja, ich. Ach, wie drücke ich das? Nicht, dass du denkst, ich bin irre, aber ich bin eigentlich so ein, muss ich vorab sagen, so ein ziemlich ehrlicher Mensch. Mhm. Aber ich habe letztens beim Aufräumen ist mir wieder aufgefallen, wie viele Kugelschreiber ich so habe. Mhm. Und das geht sogar so weit, dass ich mittlerweile einfach Tassen habe, die ich nur dazu da habe, um einfach Riesenmengen an Kugelschreibern in diese Tassen zu sammeln. Mhm. Aber ich kann mich wirklich nicht erinnern, jemals Kugelschreiber gekauft zu haben. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals in einen Schreibwarenladen oder beim örtlichen Rewe gewesen bin und gesagt habe, Mensch, das ist doch eine schöne Mine, das ist doch eine tolle Farbe, das Ding nehme ich mit. Trotzdem werden das immer mehr. Verrückt. Bisschen scary, ja, oder? Ja, aber das, also bei uns auf Arbeit, wir brauchen ja im Buchladen zum Notizen machen regelmäßig Kugelschreiber, und bei uns ist es genau umgekehrt, es werden immer weniger. Also das ist so, du bestellst neue Kugelschreiber, ne? Wir haben so Büro-Großhandel, der das für uns macht. Und das werden immer weniger. Aber zu Hause werden es bei mir auch immer mehr. Witzigerweise definitiv nicht die wir auf Arbeit haben. Ja, bei mir ist es ganz genauso. Also bei mir auf der Arbeit sind die entsprechend gekennzeichnet durch Corporate Identity, durch das Unternehmen. Also das sind die nicht. Aber es werden immer mehr. Und Ich hab letztens allein einen Küchentisch aufgeräumt und da lagen 4, 5 dieser Kugelschreiber und ich könnte auch schwören, dass die mal anders gelegen haben am Tag davor, obwohl ich sie nicht in der Hand hatte. Und ich habe, ich weiß ja nicht, guckst du Doctor Who? Noch nicht so sehr viel habe ich gesehen davon, aber ein bisschen was kenne ich. Ja? Solltest du gucken, unbedingt. Und da gibt es so die Weeping Angel heißen die, also auf Deutsch heißen die weinenden Engel. Und da ist so die Theorie, wenn du sie ansiehst, dann sind sie halt starr. Mhm. Wenn du dich umdrehst, dann bewegen sie sich. Oh. Also wenn du blinzelst, dann sind sie kurz woanders. Und das Gefühl habe ich mittlerweile bei diesen Kugelschreibern. Und das Witzige ist, oder was es noch ein bisschen schlimmer macht, dann habe ich so diese Theorie meinem Kumpel erzählt und der sagte, ja du, ich kann mich wirklich nicht erinnern, jemals Kugelschreiber gekauft zu haben. Aber es wären einfach jedes Mal mehr. Ja, oder? Und sie sind mittlerweile schon eine signifikante Menge in dieser Wohnung hier. Ja, und das ist ja irgendwie so, also ich hab ein paar Mal Kugelschreiber gekauft, aber nicht für mich, sondern eher so als Geschenk für Leute, wo ich wusste, die schreiben gerne und so. Und das waren dann eher so schöne Sachen auch, ne, wo man dann im Zweifelsfall auch mal eine Gravur hat reinmachen lassen können und so. Aber die sich hier ansammeln, sind ja auch immer so diese Wegwerfdinger genau, eigentlich, ne? Genau, ganz genau. So ein blauer, ein gelber, haben wir alle, die sind überall. Ja, die sind... Weißt du? Und wenn man mal drauf achtet, sind die wirklich auch immer an derselben Stelle? Nee. Und warum sind es so viele? Selbst wenn du die einfach mal gekauft hättest, ohne dass dir das so bewusst wird, hättest du diese Mengen gekauft? Nee, eben. Also, zumal die sind, also du hast ja keine leeren Kugelschreiber zu Hause auch, ne? Das ist ja nicht so, dass du mal irgendwie sagst, okay, der ist leer, ich kaufe mir einen neuen. Du hast zig Kugelschreiber, die alle noch so wenigstens halb voll sind, mit denen man noch schreiben kann. Ja, ich hab hier wirklich Tassen stehen, in denen ich wirklich einfach die komplett voll sind mit Kugelschreibern. Ja. Und das ist auch. Und das ist. Es ist gruselig, weil die auch nie da sind, wo man sie zuletzt abgelegt hat, ne? Ja, und nie, wenn du wirklich aktiv einen suchst, also brauchst, dann musst du ihn auch suchen. Ganz genau. Ja. Aber sobald, das ist ja sehr selten, dass man einen braucht zu Hause, aber also bei mir zumindest, aber dann, wenn ich keinen brauche, muss ich die entweder ständig wegrennen, dann liegen sie überall rum. Wie gesagt, dann habe ich schon Halterung. Ich glaube, die arbeiten so mit Einkaufstüten auch zusammen. So, wenn da was dran ist, weil, ich meine, wie oft kauft man eine Einkaufstüte? Ja. Und irgendwann hast du eine Tüte, in der die Tüten drin sind. Ja. Aber du gehst jedes Mal rein und weißt, ach scheiße, die letzte Tüte war im Auto, aber ich muss eine neue, ich drehe nicht um, ich kaufe lieber eine neue, ich investiere Geld. Ich drehe um, wenn ich mein Handy zu Hause vergessen habe. Parkplatz bei Rewe drehe ich nicht wieder um. Nee. Komisch. Also ich glaube ja bei den Kugelschreibern fast, dass das eine, also ich könnte mir, dadurch, dass sie sich ja auch quasi selbstständig bewegen und so, ich glaube tatsächlich, dass das schon eine für uns bisher noch nicht erfassbare Lebensform ist. Dass sie irgendwie, weiß ich nicht, so alienmäßig gekommen sind auf diesem Planeten, sich vermehren. Ja. Ne? Das wäre die perfekte Tarnung. Ja, ne? Eben. Und diese Vielfarbigkeit und auch die unterschiedlichen Formen, die es gibt und so, ist ja wie bei uns auch mit den verschiedenen Herkünften von Menschen. Ne? Also so verschiedene Hautfarben, Haarfarben etc. pp. Das hast du bei den Kulis halt auch, verschiedene Völker einfach. Und ich glaube, die infiltrieren uns. Du meinst, das ist so, dass sie nach außen hin uns Diversity beibringen? Also sie wirken sehr diverse, aber innerlich planen die. Ja, ja. Also, ja, die sind, also die hätten, glaube ich, die Raumfahrt und die Reise zu einem Planeten, die auch relativ weit weg sein müssen, weil also ein Planet, auf dem Kugelschreiber quasi die beherrschende Spezies sind, die Raumfahrt entwickelt hat, das muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, das gibt's in der Milchstraßengalaxie nicht so wirklich. Und ich glaube, die sind so planetenweit zusammengewachsen auf ihrem Planeten. So, die haben gesagt, okay, wir sind viele Völker, aber wir arbeiten zusammen, wir sind jetzt friedlich und so. Bringt ja gar nichts, wenn wir uns streiten, was ja bei uns ähnlich wäre. Das haben nur noch nicht alle eingesehen. Und dann haben sie Entdeckertouren gemacht in den Weltraum. Und sind dann auch irgendwann auf der Erde gelandet. Und ich glaube tatsächlich, dass sie sich einigen Leuten gegenüber zu erkennen gegeben haben und aber gesagt haben, Leute, ihr müsst unser Geheimnis wahren, weil wir wollen hier nicht, also wir sind nützlich für euch als Kugelschreiber, als Schreibgeräte tatsächlich. Ihr, möchtet nicht mehr auf uns verzichten. Genau. Ja. Obwohl ein Füller ja viel schöner schreibt. Das stimmt. Muss man ja auch das, sehen. Aber die wurden ja verdrängt. Die waren wahrscheinlich. Genau. Ja, die wurden aus dem Weg geräumt. Die wurden so ein bisschen verdrängt, also? Genau. Und ich glaube, diese Kugelschreiber haben so mit ein paar Leuten auch einen Deal gemacht und haben denen die Geschichte erzählt und gesagt, aber hier ist streng geheim, ihr helft uns bei der Eroberung des Planeten. Dafür erzählen wir euch ein paar Geschichten, die ihr kreativ verkaufen könnt. Und ich glaube, so ist Star Trek entstanden. Hast du bei Star Trek schon mal jemanden mit einem Kugelschreiber gesehen? Ganz früher, in der Originalserie. Hm. Also, aber da war es auch kein Kugelschreiber, da war es auch eher so wie einfach so wie auf dem Tablet, genau, so ein, weißt du, mit dem Stift drüber gehen. Ja, du meinst aber, dass es vielleicht so Fotos gibt von Gene Roddenberry, als er Star Trek gemacht hat. Er hat vielleicht stimmt das gar nicht, dass er es auf einer Schreibmaschine geschrieben hat. Das war so für so die Presse und so, weißt du, weil es gut aussieht. Aber in Wirklichkeit. Genau. In Wirklichkeit hat er gesagt, ich nehme hier diesen blauen und damit schreibe ich los. Genau. Der Weltraum. Genau. Unendliche Weiten. Genau. Und das stand da schon. Oder er hat es tatsächlich mit der Schreibmaschine geschrieben und der blaue Kugelschreiber hat es nur diktiert und hat gesagt, hier, das und das, so sieht's aus im Weltraum. Also das, was man bei Star Trek sieht, ist real, basiert auf den Erfahrungen der durch den Weltraum reisenden Kugelschreiber. Und die haben aber gesagt, hey, wir wollen aber noch ein paar mehr Planeten. Wir sind ja friedlich, wir tun ja niemandem was. Ne, ja, wir wollen nur einfach uns verbreiten und so ein bisschen beobachten und so ein bisschen wie die... Ja, wär's. Wie die, ich habe gerade vergessen, wie sie heißen, der Steffen wird mich erschlagen. Die Borg? Nee, bei Marvel diese Watcher, Guardians, ich weiß es gerade gar nicht. Ja, die einfach, du meinst, sie sind die Wächter. Genau. Sie beobachten und... Genau, sie beobachten, sie notieren, sie schreiben auf, weißt du so. Vielleicht sind es auch kleine Transformer. Auch denkbar. Könnte natürlich auch denkbar sein. Aber man darf, da wäre noch die Frage, die verschiedenen Farben, sind das verschiedene Fraktionen, also die sich untereinander vielleicht auch nicht grün sind? Denn grüne Kugelschreiber sehe ich sehr, sehr selten, fällt mir gerade so auf. Das stimmt. Also ich werfe gerade den Blick auf die Tasse, die mich anguckt, und ich könnte wetten, dass die Stifte mehr wieder, wirklich ohne Witz, und da sehe ich blau, da sehe ich rot, da sehe ich gelb. Mhm. Aber ich sehe zum Beispiel. Aber blau, rot, gelb. Keine grüne. Das sind die Trikotfarben in Star Trek. Ja. Ja, gut, es ist nicht anders erklärbar, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich glaube tatsächlich, dass die dann eben auch ähnliche, unterschiedliche Funktionen haben. Also gar nicht mal unbedingt, dass das Fraktionen sind, die sich nicht grün sind, sondern dass die einen halt eben für Niederschriften. Kommando. Genau, Kommando. Ja. Andere sind für die Niederschriften von, ich sag mal, alltäglichen, häuslichen Sachen zuständig. Wieder andere für größere, globale Sachen, technische Sachen. Da ist auch dann die Stärke, weißt du, man kennt das ja, dass manchmal man schreibt irgendwas und dann geht einem so der Kugelschreiber aus. Und man dachte ja bisher immer, das ist dann die Mine, aber vielleicht ist das einfach die falsche Farbe für das Thema, was er gerade schreibt. Das ist. Weil du hast ja auch. Genau, das, also, ja, denke ich auch, genau. Das würde bedeuten, dass wenn ich habe jetzt einen gelben und der ist für Technik und ich schreibe ein gar herzzerreißendes Gedicht und Prosa vielleicht und dann versagt er aber, wenn ich denke, die Mine ist leer, aber ich fange dann an, eine technische Anleitung für eine Xbox zu schreiben, dann würde er total wieder schreiben. Es ist ja auch ganz oft so, also man schreibt was auf mit dem Kugelschreiber, der geht nicht, dann nimmt man einen anderen und dann greift man versehentlich 2 Tage später wieder zu dem gleichen ersten Kugelschreiber, der nicht mehr ging und plötzlich geht der wieder, weil man über was anderes schreibt, ja. Ja, und überleg mal, ich meine, man wechselt die ja auch die Mine im Prinzip nicht. Nee. Also das könnte man, dafür sind die ja, so wird es ja uns immer, so sind wir ja aufgewachsen, so wird es uns ja immer suggeriert, aber wie oft, mal ganz ehrlich, hast du denn diese Operation, es ist ja dann quasi eine Operation an diesen Wesen, wirklich vorgenommen, obwohl es ja naheliegend wäre, auch günstiger, aber wir entscheiden da quasi gegen das Günstigere, weil wir einfach sagen, ich nehme den nächsten, aber ich schmeiße ja den alten nicht unbedingt weg. Nee, genau. Also das ist auch, glaube ich, dadurch werden's mehr. Genau. Und ich glaube auch tatsächlich, dass dieser Tintenfüllstand, wie wir sagen, in den Kugelschreiberminen, eigentlich so eine Art Anzeigenskala für Lebensdauer ist. Also wie viel noch übrig und wie viel schon verbraucht ist. Weißt du, also so genau. Die mit den leeren Minen sind die erfahreneren, die schon ein bisschen länger da sind und so. Die einfach was durchgemacht haben. Ja. Ja, und dann, es gibt ja auch verschiedene Formen, also nicht nur diese 0815 Kugelschreiber, sondern auch die breiter sind, die auch einfach noch was aussehen, die sind auch vielleicht die wirklich die Reise hinter sich haben und nicht hier entstanden sind. Genau, Also, und ich meine, es ist ja eigentlich, wenn man so überlegt, man müsste ja, wenn man so eine Art Watcher-Funktion hat, müsste man ja auch wirklich in jeden Haushalt kommen. Man müsste überall sein, um diese Beobachtung zu machen. Man dürfte aber nicht auffallen, man müsste aber auch eigentlich mitgenommen werden können und einfach so einen Nimbus haben, nützlich zu sein und einfach eine Selbstverständlichkeit zu sein. Und ganz ehrlich, kennst du dir was Besseres als für diese, ich nenne es jetzt mal, stille, lautlose Invasion vorstellen als Kugelschreiber? Nee. Nee, das ist schon ziemlich genial, zumal sie ja mittlerweile, also die passen sich ja auch an, ne? Also es gibt ja mittlerweile, seit die Leute nicht mehr mit Zetteln und Block rumlaufen, um Notizen zu machen, sondern alles in ihre Smartphones tippen oder ihre iPhones oder auf ihre Tablets, gibt es ja diese Kugelschreiber, die diese an der Rückseite diese Gummienden haben, mit denen man eben auch auf Tablets und Smartphones und so tippen kann, damit man sie trotzdem noch mitnimmt. So, ne? Weil sonst würde man ja sagen, ach, ich brauche keinen Kugelschreiber mehr, ich lasse den mal zu Hause, dann wären sie unterwegs nicht mehr dabei, würden nicht mehr mitkriegen, was wir tun. Deswegen haben sie sich gedacht, okay, dann rüsten wir auf. Und sie haben sich weiterentwickelt. Ja, sie haben sich angepasst. Genau. Sie haben sich den neuen Gegebenheiten angepasst. Das ist schon ein wenig diabolisch, oder? Dann können wir eigentlich nur hoffen, dass sie positive Absichten haben. Das hoffe ich auch. Ja, also hoffen wir mal, dass sie wirklich nur so wie Chronisten unterwegs sind und nicht irgendwas Schlimmeres planen. Ja gut, Chronisten wären naheliegend, denn die haben ja immer was zum Schreiben dabei. Eben, also ich glaube tatsächlich. Oh Mann. Ich weiß nicht. Jetzt bleibt noch die Frage, können die nur das wissen, was wir mit ihnen schreiben oder hören die uns auch zu? Oder ist das, was wir schreiben, auch unbedingt immer das, was wir denken? Oder denken wir das, was wir schreiben? Oh mein Gott. Beeinflussen sie uns vielleicht? Warum schreibt man denn was auf dem Papier, obwohl es doch einfacher wäre, auf dem Smartphone das einzutippen? Ich meine, ich habe jetzt auch für die Podcasts, da mache ich mir meine Notizen immer handschriftlich. Ja. Also tatsächlich habe ich die sehr häufig handschriftlich, obwohl ich das eigentlich sonst nicht mache, so mir Notizen. Ich bin sonst auch so ein PC-Kind und so. Damit aufgewachsen. Trotzdem habe ich dann hier meine Notizen legen und du kennst das ja auch. Ich sage immer, ich habe eine Datenschutzhandschrift. Ja. Also außer mir, inklusive manchmal auch inklusive mir, kann das nicht immer jeder lesen und das ist ja, machen wir uns nichts vor. Das ist ja noch eine Spur krasser, weil sie wollen nicht, dass das andere lesen, was sie uns sagen, was wir denken sollen. Das stimmt. Da gibt es aber einen Trick für, weil meine Chefin hat auch so eine Datenschutzhandschrift, ne? Also so ein. Und es gibt aber einen ziemlich guten Trick, haben wir rausgefunden. Oder vielleicht sind das dann auch so ein bisschen die Fraktion unter den Kugelschreibern, die uns teilhaben lassen wollen an dem, was sie so vorhaben. Aber wenn man dann einen Kugelschreiber nimmt und das nachfährt, was derjenige geschrieben hat und diese Handbewegung so nachmacht, dann kriegt man das raus, was da in Datenschutzhandschrift geschrieben steht. Und ja, das ist vielleicht. Okay. Und dann funktionieren da die Kugelschreiber vielleicht wie so eine Art Übersetzer wieder, so eine Art Rückübersetzung, wo es dann eben doch eine Fraktion gibt, die irgendwelche geheimen, finsteren Pläne macht und das verschlüsseln will und eine andere, die dann sagt, nee, hier wird alles offengelegt, es gibt keine Geheimnisse. Ja, aber es ist ja auch merkwürdig, dass man, das heißt ja, die Leute sagen ja immer so, ja, nur du kannst deine Handschrift lesen. Aber warum ist das denn eigentlich so? Ist doch dieselbe Sprache, oder? Das ist, Ich meine, na ehrlich, ich meine, wie oft hat man das? Liest du uns mal deine Notizen vor? Kann hier keiner entziffern und du selbst kannst es? Wenn du, ich nicht immer, vielleicht habe ich ja da aber auch, aber wenn ich mir Mühe gebe, dann schon. Aber es ist doch dieselbe Sprache, die sie uns schreiben lassen oder die wir mit ihnen schreiben. Und warum kann es der eine, aber nicht der andere lesen? Auserwählte? Wahrscheinlich, ja. Vielleicht gibt es dann doch eine Hierarchie in den Kugelschreibern, ja, die dann auch bei uns, genau. Ja, sie erkennen es. Das ist wie so, weißt du, vielleicht wählt auch der Kugelschreiber den Träger aus. Ja, das würde heißen, bei Leuten, die viele Kugelschreiber im Haushalt haben, der wird von vielen als würdig erachtet. Das wäre gut. Mhm. Also das wäre für mich gut, weil, also hier liegt ehrlich gesagt eine kleine Armee. Dann hoffen wir mal, dass sie sich nicht bei dir versammelt haben, um als Armee gegen dich vorzugehen. Das glaube ich nicht. Die sind schon lange hier und gut. Ich weiß auch nicht warum, aber unterbewusst habe ich da so ein Vertrauensverhältnis. Also ich kann es gar nicht beschreiben, aber so ein bisschen ist da Vertrauen. Das ist gut. Dann bist du definitiv ein Auserwählter. The Chosen One. Yes. Ja. Genau. Oh Mann. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich heute noch schlafen kann. Aha. Aber lass es uns mal versuchen und einen Kugelschreiber neben das Bett legen, falls wir irgendeine Erkenntnis noch träumen, während wir schlafen. Das soll man ja auch machen, wenn man, damit man was zum Aufschreiben hat, wenn man aufwacht, genau. Wenn was Wichtiges genau. War. Ja, ist schon echt teuflisch, da sind sie auch im Schlafzimmer. Oh mein Gott. Okay. Versuche ich mal, mich hinzulegen. Ja, ich auch. Ich wünsche dir. Ist ja schon spät. Genau. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Wünsche ich dir auch. Und denk dran, wenn du nachts aufwachst, ich hoffe, du hast was zum Schreiben da. Jawohl. Du hoffentlich auch. Schläfst du schon?